Eine weitere Möglichkeit auf juristischer Ebene, nebst dem Beseitigen von Rechtsunsicherheiten durch den Bund, könnte sein, an den Oberverwaltungsgerichten spezielle Windkraftsenate einzurichten. Gerichte müssten Abteilungen einrichten, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit erneuerbaren Energien. Die RichterInnen wären auf Fragen der Windkraftgenehmigung spezialisiert. Deren Routine würde allen Seiten zugutekommen und dürfte bald dringend nötig werden. Bei den tausenden Genehmigungen für Windkraftanlagen, die in den nächsten Jahren hoffentlich erteilt werden, ist auch mit tausenden Klagen zu rechnen. Der Stadt-Land-Gegensatz wird auf dem Rücken der Windkraft ausgetragen. Der Widerstand gegen den Windkraftausbau wird befeuert durch einen tiefer liegenden Gesellschaftskonflikt, der oft übersehen wird: die Kluft zwischen Stadt und Land. Auf dem Land bringen WindkraftgegnerInnen die Bevölkerung mit dem Argument gegen Windräder auf, der Horizont werde vor allem verspargelt, damit StädterInnen ihre E-Autos laden können. Schließlich werde der meiste Strom in der Stadt verbraucht, wo aber wenig Platz für Windräder ist. Bei LandbewohnerInnen, die sich durch schlechtes Internet und löchrigen Nahverkehr ohnehin teilweise abgehängt fühlen, kann es den Unmut befeuern, wenn der nächste Windpark auf dem Hügel am Dorfrand installiert werden soll. Dagegen hilft rechtzeitige Kommunikation und finanzielle Beteiligung, sagt Anna Forke, Projektmanagerin beim Bürgerforum Energiewende Hessen. Sie hilft in Hessen Kommunen dabei, Menschen vor Ort für Windräder zu gewinnen. Die Lokalpolitik müsse AnwohnerInnen von Anfang an ins Boot holen. In der Realität sei es bisher häufig so, dass nicht mal die BürgermeisterInnen Wind davon bekommen, wenn private Flächen für Windparks den Eigentümer wechseln. Wenn die Pläne weit fortgeschritten sind und sich erheblicher Unmut in der Bevölkerung regt, geraten sie durch ihre Wählerschaft besonders unter Druck. Dann würden auch BürgermeisterInnen vor Ort mitunter ein Windkraftprojekt noch verhindern. Hier seien stabile Moderationsprozesse nötig, wie sie zum Beispiel in Hessen die Landesenergieagentur im Auftrag der Landesregierung durchführt. Regelmäßig werden hier Kommunen, Verbände, Unternehmen und nicht zuletzt die Menschen vor Ort mit Planungsprozessen vertraut gemacht und einbezogen. Die zentrale Frage in solchen Debatten sei: Was bringt uns das? Die überzeugendste Antwort in solchen Fällen: Ihr verdient mit. Wenn die Windräder am Dorfrand Strom produzieren, bekommt die Gemeinde etwas vom Gewinn. Nichts steigere die Akzeptanz so sehr, sagt Beraterin Anna Forke, wie eine Gewinnbeteiligung der Kommune. Zum Beispiel können Menschen vor Ort über BürgerInnen Energiegenossenschaften gemeinsam mit der Gemeinde an Windparks beteiligt sein und dadurch günstigen Strom beziehen. Einige Betreiber von Windparks geben schon jetzt 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde an die Gemeinden ab. Das ist freiwillig, kann aber noch viel offensiver betrieben werden.